Keine Tränen mehr noch Schmerzen, keine Leiden mehr im Herzen, nur noch Freude. Nicht Gewalt noch Mord und Kriege, nicht die ungerechten Siege, nur noch Friede. Keine Eifersucht im Herzen, auch kein Hass und Neid noch Grenze, nur noch Liebe allein. Herrlich wird's droben sein in dem himmlischen Schein. Jesus kommt bald wieder. Bald wieder wunderbar. Er kommt nur für die, die auf ihn warten, warten. Dann sind wir beim Herrn daheim alle Zeit. Ist der Kampf auch schwer und bitter und das Leben ein Gewitter, dort ist Ruhe. Wenn die Kraft auch scheint zu schwinden und der Feind zu überwinden, schau nach oben. Jesus Christus, der Gebieter, stillt den Sturm und das Gewitter, folge ihm nur allein. Dann kommt der Sonnenschein in dein Leben. Kommt bald wieder, Halleluja. Ja, er kommt bald wieder, wunderbar. Er kommt nur für die, die auf ihn warten, warten. Dann sind wir beim Herrn daheim alle Zeit. Bist der Sklave, du der Sünde, und du wartest auf die Stunde deiner Freiheit. Bist du müde, so zu leben, und im Herzen ist das Streben nach der Wahrheit. Jesus starb für deine Sünden und für deines Herzens Wunden. Ja, sein Blut macht dich rein. Möchtest du glücklich sein? Jesus kommt bald wieder, Halleluja. Ja, er kommt bald wieder, wunderbar. Er kommt nur für die, die auf ihn warten, warten. Dann sind wir beim Herrn daheim alle Zeit.